uns hilft weder Groll noch Furcht im Kopf. Und so sag ich zu dir, dies soll dich wie ein Wurfgeschoss nach oben katapultieren. Das für Funkeln in deinen Augen, wenn du losziehst. Ich bin gekommen zu erbauen, wie hoch, tief. Die erste Hilfe am Brandort, wie Sprinkleranlagen. Das ist die Antwort, denk dir die Frage. Manchmal fehlt ein bisschen Glück und so kann's aussehen. Als ging ich einen Schritt zurück, doch das ist Anlauf nehmen. Halt aus! Ich komme, bitte halt aus. Rettung ist auf dem Weg, ich bitte dich halt aus. Meine Sonne, werde ich mit all deiner Kraft. Gib jetzt mehr als du hast, es ist sehr bald geschafft. Ich bitte dich halt aus. Denn da ist Rettung in Sicht. Und wenn ich nicht hab, was du brauchst, dann verbessere ich mich. Ja, mir ist es schwer, doch wir ersehnen diese Schlacht. Und wir haben wirklich schon viel mehr aus sehr viel weniger gemacht. Wir sind eins für alle Zeit, unzertrennlich diese Tage. Hier sind wirklich bald vorbei und wir können endlich wieder atmen. So zu denken ist der Punkt, also lass mich los. Denn wir singen nur zum Grund, um uns abzustoßen. Halt aus! Halt auf, ich komme! Bitte halt aus! Rettung ist auf dem Weg, ich bitte dich halt aus. Meine Sonne, werde ich mit all deiner Kraft. Gib jetzt mehr als du hast, es ist sehr bald geschafft. Ich bitte dich halt aus. Denn hier ist alles nicht echt, aber Hoffnung ist zu Hause, Liebste, halte dich fest. Wenn das, was wir erfahren, durch Mark und Bein geht, ist es das Signal für uns, stark zu sein. Dieser feine Sand ist aus zu Staub zerstampften Stein. Hier ist meine Hand, glaub mir, dein Kampf ist der meine. Und ich kämpf, wenn es um dich geht, für ein besseres Leben. Da ist nichts, das sich nicht hält, um dein Lächeln zu sehen. Halt aus, halt auf, halt auf, ich komme. Bitte halt aus. Rettung ist auf dem Weg, ich bitte dich halt aus. Meine Sonne, werde ich mit all deiner Kraft. Gib jetzt mehr als du hast, das ist sehr bald geschafft. Ich bitte dich halt aus.